Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ohrensausen, dem Audiomagazin von wissen.de. Heute am Mikrofon Susanne Dreisbach und Jörg-Peter Urbach. Wandel durch Annäherung. Deutsch-deutsche Verträge. Deutschland im späten 20. Jahrhundert. Ein eiserner Vorhang zieht sich von Nord nach Süd durch das Land. 1378 Kilometer lang und schwer befestigt. Diese Grenze trennt die beiden deutschen Staaten, die unterschiedlichen politischen Systemen angehören und sich an der neuralgischen Nahtstelle des Kalten Krieges gegenüberstehen. Am deutlichsten wird die Lage in Berlin, der geteilten Stadt, in der sich diese Grenze in Form einer Mauer manifestiert. Knapp 168 Kilometer lang und fast 4 Meter hoch war sie die deutlichste Ausprägung des Eisernen Vorhangs und ein unübersehbares Symbol der Trennung zwischen Ost und West. Sie wurde ab dem 13. August 1961 gebaut und fiel am 9. November 1989. Dies ist ihre Geschichte. Frontstadt Berlin. Berlin wirkt wie eine Insel, auf der besondere Regeln gelten. Tatsächlich sind dort wohnende junge Männer von der Wehrpflicht befreit, was zahlreiche Westdeutsche magisch anzieht. Dies gilt auch für die ausgeprägte Kulturszene der Stadt, deren Ruf bis ins Ausland reicht. David Bowie etwa nimmt hier einige seiner stärksten Alben auf. Musikalisch triumphieren Neue Deutsche Welle, New Wave und Punk. Die Vitalität der geteilten Stadt zeigt aber auch abgründige Züge. Dekadenz, Verfall und Untergangsmentalität sind hier besonders gut spürbar. Nicht umsonst heißt einer der Buchbestseller dieser Jahre Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, in dem es um Drogenkonsum und jugendliche Prostitution geht. Und Wim Wenders widmet mit Der Himmel über Berlin einen seiner schönsten Filme der geteilten Stadt. Politisch aber bleibt die Lage unverändert. Die DDR verdoppelt 1980 den sogenannten Mindestumtausch auf 25 Mark. Diese Summe muss beim Betreten des Landes 1:1 in Ostmark umgetauscht werden. Westdeutsche zahlen quasi Eintrittsgeld und verschaffen der DDR Devisen. Die gibt sich selbstbewusst. 1987 wird Erich Honecker von Bundeskanzler Helmut Kohl in Bonn empfangen. Er ist ein schwieriger Gast, was der bundesdeutschen Seite auch sehr bewusst ist. Trotzdem, die Annäherung muss weitergehen. Es gibt noch immer keine Reisefreiheit für die Bürger der DDR. Besuche konnten nur in wenigen sozialistischen Nachbarländern erfolgen. Reisen in den Westen waren so gut wie unmöglich. Diese Einschränkungen führten dazu, dass die sogenannte Republikflucht trotz Todesstreifen und Mauer nicht abriss. Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Währenddessen hatte sich die politische Großwetterlage geändert. In den USA wird 1981 der Republikaner Ronald Reagan Präsident, der dem Ostblock gegenüber einen konfrontativen Kurs führt. Ein neues Wettrüsten beginnt, das die Sowjetunion aufgrund ihrer wirtschaftlichen Schwierigkeiten schon bald aufgeben muss. Am 12. Juni 1987 fordert Reagan am Brandenburger Tor Gorbatschow auf, die Mauer zu schleifen. Come here to this gate. Mr. Gorbatschow, open this gate. Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Mit Michail Gorbatschow waren zwei neue Begriffe in den politischen Alltag eingezogen. Glasnost und Perestroika. Offenheit und Umgestaltung. Ihm ist es ernst mit einer Umgestaltung des Ostblocks hin zu mehr Demokratie und Menschlichkeit. Wir sind das Volk. 1989 befindet sich das SED-Regime in einer tiefen Krise. Das Land liegt wirtschaftlich am Boden und ist nur dank westlicher Kredite überhaupt noch zahlungsfähig. Die Umwelt ist weitgehend ruiniert, 40% der DDR sind zudem militärisches Sperrgebiet. Dennoch verkündet Erich Honecker noch im August 1989 trotzig: Den Sozialismus, so sagt man bei uns immer, in seinem Lauf halten wir Ochsen und Esel auf. Doch bereits im Mai kommt es bei einer Kommunalwahl zu Unregelmäßigkeiten. Ganz offenbar sehen sich größere Teile der Bevölkerung nicht mehr als Stimmvieh. Ein unerhörter Vorgang und ein Zeichen für das erstarkende Selbstbewusstsein der Bürger. Die Barriere bricht vollends, als das für DDR-Bürger leicht zu erreichende Ungarn den eisernen Vorhang lockert. Bei einer Friedensdemonstration am 19. August wird die Grenze zu Österreich für 3 Stunden geöffnet. Einige hundert DDR-Bürger nutzen dies zur Flucht. Am 11. September werden die Grenzen endgültig geöffnet, woraufhin Tausende das Land verlassen. Nun reagiert die DDR-Obrigkeit und stellt keine Visa mehr für Ungarn aus. Daraufhin orientieren sich Fluchtwillige in Richtung Tschechoslowakei. Über 4000 Menschen gelangen auf das Gelände der deutschen Botschaft in Prag, wo ihnen am 30. September Bundesaußenminister Genscher die erlösende Botschaft bringen kann. Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise... Der Rest geht im Jubel unter. Doch damit ist das Problem noch nicht gelöst. Zwar schottet sich die DDR nun auch gegenüber der Tschechoslowakei ab, doch der Druck wächst und entlädt sich während der Feierlichkeiten zum 40. Geburtstag der DDR, bei denen der als Gast anwesende Michail Gorbatschow Hilferufe aus den Reihen der Vorbeimarschierenden hören muss. Kurz darauf wird am Prenzlauer Berg eine friedliche Demonstration zusammengeknüppelt. Doch die Freiheitsbewegung ist mit Schlägen nicht mehr aufzuhalten. Berühmt werden die seit Anfang September regelmäßig stattfindenden Montagsdemonstrationen mit ihrem Ruf »Wir sind ein Volk«. Am 18. Oktober tritt der gesundheitlich angeschlagene Honecker, der sich allen Reformversuchen widersetzt, zurück. Liebe Genossinnen und Genossen, nach reiflicher Überlegung und im Ergebnis der gestrigen Beratung im Politbüro bin ich zu folgendem Entschluss gekommen. Infolge meiner Erkrankung und nach überstandener Operation erlaubt mir mein Gesundheitszustand nicht mehr, den Einsatz an Kraft und Energie, den die Geschicke der Partei und des Volkes heute und künftig verlangen. Deshalb bitte ich das Zentralkomitee, mich von der Funktion des Generalsekretärs der CK, vom Amt des Vorsitzenden des Staatsrates der DDR und von der Funktion des Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates der Deutschen Demokratischen Republik zu entbinden. Doch sein Nachfolger Egon Krenz kann nur noch den Untergang verwalten. Am 1. November öffnet die Tschechoslowakei mit Billigung der SED-Führung die Grenze zum Westen. Ab sofort kann jeder DDR-Bürger mit Umweg über dieses Drittland in die Bundesrepublik reisen. Damit ist der eiserne Vorhang praktisch durchlässig. Am 9. November tritt SED-Politbüromitglied Günter Schabowski vor die Presse. Bitte? Ab sofort. Also Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Damit ist die Mauer offen. Das glücklichste Volk auf der Welt. Der Mauerfall. Noch am selben Abend finden sich zahllose DDR-Bürger an den Grenzübergängen ein, die nach und nach von den uninformierten Grenzbeamten geöffnet werden. Tausende von Menschen strömen nach West-Berlin. Sie werden dort begeistert empfangen. In den Kneipen gibt es Freibier und schon bald rollt ein hupender Autokorso über den Kurfürstendamm. Im Bonner Bundestag wird eine Sitzung unterbrochen. Die Abgeordneten erheben sich und singen spontan die Nationalhymne. Am nächsten Morgen stellt der regierende Bürgermeister Walter Momper fest, gestern Nacht war das deutsche Volk das glücklichste Volk auf der Welt. Der Kalte Krieg ist vorüber. Die Mauer stellt kein Hindernis mehr dar. Zwar steht sie noch einige Zeit, aber ab dem 24. Dezember 1989 können Bundesbürger und Westberliner visafrei und ohne Mindestumtausch in die DDR einreisen. Und es machen sich Mauerspechte an die Arbeit. So nennt man bald jene Souvenirjäger, die der Mauer eigenhändig mit Hammer und Meißel zu Leibe rücken. Die Mauer verschwindet. Sie wird von Tag zu Tag kleiner. Und ab dem 1. Juli 1990, dem Tag der Währungsunion, wird sie auch nicht mehr bewacht. Danach erfolgt der Abriss, Stück um Stück, bis auf einige ausgewählte Stellen, die als Denkmal von der Katastrophe der Mauer und dem Wunder ihres Verschwindens künden. Erich Honeckers Satz, die Mauer wird es noch in 50 oder 100 Jahren geben, war glücklicherweise ein fataler Irrtum. Am 3. Oktober 1990 tritt die DDR der Bundesrepublik bei. Die Wiedervereinigung ist vollzogen. Es gibt nur noch einen deutschen Staat. Alles zum 20-jährigen Jubiläum des Mauerfalls finden Sie unter wissen.de/Mauerfall. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Im Internet unter audio.wissen.de.